Nur keine Aufregung. Wenn die Judenschau vorbei ist, bleibt alles wie bisher. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Ich bleibe Amtsarzt. Der Wirt bleibt Wirt. Andorra bleibt andorranisch. Jetzt verteilen Sie die schwarzen Tücher. Nur jetzt kein Widerstand. Jetzt sagen Sie plötzlich, er sei keiner. Was sagen Sie? Er sei keiner. Und dabei sieht man es auf den ersten Blick. Wer sagt das? Der Lehrer. Jetzt wird es sich sehr erweisen. Jedenfalls hat er den Stein geworfen. Ist das erwiesen? Erwiesen. Na, wenn er keiner ist, wieso versteckt er sich denn? Wieso hat er Angst? Wieso kommt er nicht auf den Platz wie unser einer? Sehr richtig. Wieso soll er keiner sein? Sehr richtig. Sie haben ihn die ganze Nacht gesucht, heißt es. Sie haben ihn gefunden. Ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken. Jedenfalls hat er den Stein geworfen. Wie Sie die Tücher verteilen, ohne ein lautes Wort, das nenne ich Organisation. Seht euch das an, wie das klappt. Die stinken aber. Angstschweiß. Was sagt die? Ach, das ist ja Unsinn. Wird sie aber teuer zu stehen kommen. Nur jetzt kein Widerstand. Wo ich es doch mit eigenen Augen gesehen habe. Still. Hier an der gleichen Stelle. Still. Bitte sehr, hier genau an der gleichen Stelle. Hier lag der Stein, ein loser Pflasterstein. Hier, bitte sehr. So nahm er den Stein. So. Das war er. Wer? Der Judenschauer. Wenn der sich nun irrt? Der irrt sich nicht, verlasst euch drauf. Der riecht's, der sieht's am Gang, wie einer über den Platz geht. Der sieht's an den Füßen. Ach, deshalb sollen wir die Schuhe ausziehen? Lass mich doch in Ruhe. Die ist ja übergeschnappt. Ich sag, keiner soll über den Platz gehen. Da sollen sie uns alle holen. Die will ein Zeichen geben. Die ist ja übergeschnappt. Jetzt geht's los. Ich zieh kein schwarzes Tuch über den Kopf. Wieso nicht? Nein, ich tu's nicht. Befehl ist Befehl. Zu was? Das machen Sie überall, wo sich einer versteckt. Das habt ihr davon. Wenn wir ihn ausgeliefert hätten, sofort. Wieso hat der kein schwarzes Tuch über den Kopf? Ach, dem glauben Sie es, dass er keiner ist. Ich ziehe kein schwarzes Tuch über den Kopf. Dann wird er ausgepeitscht. Ich? Er hat das gelbe Plakat nicht gelesen. Wieso ausgepeitscht? Jetzt geht's los. Kennt ihr mich nicht? Ich bin doch... Der Wirt? Du... Du da! Wer bin ich? Du bist's, der den Stein geworfen hat. Warum sagst du, mein Sohn hat's getan? Wie sie sich alle vermummen? Was soll denn das bedeuten? Schuh aus. Wer? Alle! Schuh aus, Schuh aus. Wie sie gehorchen. Ein Pfiff, das heißt Schuh aus laut Plakat und zwei Pfiff, das heißt marschieren. Barfuß? Was sagt er? Schuh aus, Schuh aus. Und drei Pfiff, das heißt Tuch ab. Wieso Tuch ab? Alles laut Plakat. Wohin mit den Schuhen? Wieso Tuch ab? Tuch ab, das heißt, das ist der Jud. Ach, alles laut Plakat. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Andri ist mein Sohn. Was können wir dafür? Hört ihr, was ich sage? Warum versteckt es sich denn? Ich sage, Andri ist mein Sohn. Jedenfalls hat er den Stein geworfen. Warum lügt ihr? Einer von euch hat's getan. Warum sagt ihr, mein Sohn hat's getan? Wer unter Ihnen der Mörder ist, Sie untersuchen's nicht. Tuch drüber, Sie wollen's nicht wissen. Tuch darüber! Dass einer sie fortan bewirtet mit Mörderhemden, es stört sie nicht. Wohlstand ist alles, der Wirt bleibt Wirt, der Amtsarzt bleibt Amtsarzt. Schau sie dir an, wie sie ihre Schuhe richten in Reih und Glied. Und doch ist einer von ihnen ein Meuchelmörder. Tuch darüber! Sie hassen nur den, der sie daran erinnert. Ihr seid ein Volk! Herrgott im Himmel, den es nicht gibt, zu eurem Glück, ihr seid ein Volk. Bereit? Aber ordentlich die Schuhe wie bei der Armee, verstanden? Schuh neben Schuh. Die Armee ist verantwortlich für Ruhe und Ordnung. Was macht denn das für einen Eindruck, diese Schuhe da? Ich bin der Wirt. Zu weit hinten! Verlese nochmals die Order. Bürger von Andorra, die Judenschau ist eine Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung in befreiten Gebieten beziehungsweise zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Ausführungsbestimmungen, siehe gelbes Plakat. Ruhe! Andorra, den 15. September, der Oberbefehlshaber. Wieso tragen Sie kein schwarzes Tuch über dem Kopf? Wo ist André? Wer? Wo ist mein Sohn? Er ist dabei, keine Sorge. Der ist uns nicht durch die Maschen gegangen. Der marschiert, barfuß wie alle anderen. Hast du verstanden, was ich sage? Zurücktreten! Eintreten! Ich sage, André ist mein Sohn! Das wird sich jetzt zeigen! Zurücktreten! Eintreten! Also... Bürger von Andorra, verstanden? Es wird kein Wort geredet, wenn der Judenschauer da ist. Ist das klar? Achtung, Stellung wird nicht verlangt. Ist das klar? Achtung, Stellung macht bloß die Armee, weil sie es geübt hat. Ist das klar? Wer kein Jud ist, ist frei. Das heißt, ihr geht sofort an die Arbeit. Wer nicht stehen bleibt, wenn der Judenschauer pfeift, wird auf der Stelle erschossen. Ist das klar? Wo bleibt der Pater in dieser Stunde? Wer betet wohl für den Jud? Der Pater weiß die Wahrheit. Ruhe! Der Erste! Na los! Vorwärts, los! Na, du doch nicht, Idiot! Hau ab! Mensch, Ruhe! Was ist denn los, verdammt nochmal? Ihr sollt über den Platz gehen, wie gewöhnlich. Einer nach dem anderen, ganz wie gewöhnlich. Los! Kein Andoran hat etwas zu fürchten. Hierher! Was ist denn los? Das ist das Zeichen! Sag ihm, kein Andoraner geht über den Platz, keiner von uns. Dann sollen sie uns peitschen, dann sollen sie uns alle erschießen. Schafft sie doch weg! Also los jetzt! Ihr sollt über den Platz gehen, einer nach dem anderen. Muss man euch peitschen? Los! Langsam. Gehst du langsam? Aber ordentlich zusammenfalten die Tücher. Hoheitszeichen oben rechts, sie werden sauer auf mir zu Lande. Was sollen denn unsere Ausländer sich denken? Was soll denn das? Ich heiße Pradea. Weiter! Wer hat mir das Bein gestellt? Niemand! Weiter, sag ich! Ich bin der Amtsarzt. Schon gut, nehmen Sie Ihre Schuhe. Ich kann nicht sehen, wenn ich ein Tuch über dem Kopf habe, das bin ich nicht gewohnt. Ich kann nicht gehen, wenn ich den Boden nicht sehe. Weiter, sag ich! Das ist eine Zumutung! Der Nächste! Das sind nicht meine Schuhe. Ich beschwere mich, jawohl, ich beschwere mich. Jemand hat meinen Schuh vertauscht. Ich gehe keinen Schritt, wenn man mich anschnauzt, schon gar nicht. Wem gehören denn diese Schuhe? Na, das wird sich ja wohl noch zeigen. Ich weiß genau, wem die gehören. Der Nächste! Ich habe sie. Wer hat denn jetzt wieder Angst? Wie ist das mit den Hoheitszeichen? Oben rechts? Ja. Ob er schon durch ist? Halt! Tuch ab! Hörst du denn nicht, du sollst das Tuch abnehmen? Der ist es nicht. Der sieht nur so aus, weil er Angst hat. Der ist es nicht. Mensch, hab doch keine Angst. Der sieht ganz anders aus, wenn er lustig ist. Mensch, Kopf hoch! Starr nicht wie einer. Mensch, hau ab, los! Der irrt sich nicht. Was hab ich gesagt? Der irrt sich nie. Der hat den Blick. Was soll denn das wieder? Was kümmert sich denn dieser Pflasterstein? Ich bin der Wirt. Scheißen Sie deswegen nicht in die Hose! Der Wirt bin ich. Halt! Tuch ab. Nicht Sie! Der dort, der andere. Der irrt sich nicht. Was habe ich gesagt? Der sieht's am Gang. Drei Schritt! Vor! Drei Schritt! Zurück! Lachen! Der hört's am Lachen. Lachen oder Sie schießen! Lauter! Wenn das kein Judenlachen ist? Tuch ab, Jud. Es hilft dir nichts mehr. Tuch ab! Zeig dein Gesicht oder Sie schießen. André? Ich zähle auf drei. Eins! Nein! Zwei! Mein Sohn. Er ist mein Sohn. Lutz! Nehmt ihn! Gehen wir. André ist der Sohn von meinem Mann. Lass sie los! Ruhe! Judengeld. Der irrt sich nicht. Was Judengeld? Das ist euer Geld. Unser Geld. Habt ihr was anderes in euren Taschen? André, warum schweigst du? Er ist mein Sohn. Er soll nicht sterben, mein Sohn. Mein Sohn! Mein Sohn! Lass! Woher? Dieser Ring? Wertsachen hat er auch. Er damit. Nein. Also her damit. Nein, bitte. Oder sie hauen dir den Finger ab. Nein, nein, nein. Lass es! Ah! Duckt euch. Geht heim. Ihr wisst von nichts. Ihr habt es nicht gesehen. Ekelt euch. Geht heim vor euren Spiegel und ekelt euch. Der braucht jetzt keine Schuhe mehr. Der arme Jud. Was können wir dafür? Mir einen Korn. Mir auch einen Korn. Da sind noch seine Schuhe. Gehen wir hinein. Das mit dem Finger, ging zu weit. Weißle. Babli. Warum soll ich nicht weißeln, Hochwürden, das Haus meiner Väter? Du redest irr. Ich weißle. Es ist nicht das Haus deines Vaters, Babli. Ich weißle. Es hat keinen Sinn. Was will denn die hier? Hier sind seine Schuhe. Halt! Sie hat den Verstand verloren. Ich weißle. Was macht ihr? Wenn ihr nicht seht, was ich sehe, dann seht ihr. Ich weißle. Lass das. Blut überall. Das sind meine Tische. Meine Tische, deine Tische, unsere Tische. Sagen Sie ihr doch, sie soll das lassen. Wer bist du? Ich habe schon alles versucht. Ich weißle, auf dass wir ein weißes Andorra haben, ihr Mörder, ein schneeweißes Andorra. Ich weißle euch alle. Nein! Hochwürden! Er hat ein Auge auf mich, Hochwürden, ich bin verlobt! Ich hab Durst. Der kennt mich nicht. Wer ist die? Die Judenhure Barblin. Verschwinde. Wer bist du? Wo hast du deine Trommel? Lach nicht, du. Wo hast du meinen Bruder hingebracht? Woher kommt ihr? Ihr alle. Wohin geht ihr? Ihr alle. Warum geht ihr nicht heim? Ihr alle. Und hängt euch auf. Was sagt sie? Der auch. Die ist übergeschnappt. Schafft sie doch fort. Ich weißle. Was soll das? Ich weißle. Haben Sie einen Finger gesehen? Jetzt ist aber genug, du. Lasst sie in Ruhe. Sie soll uns in Ruhe lassen. Ich hab sie ja gewarnt. Ich finde, sie gehört in eine Anstalt. Ihr Vater hat sich im Schulzimmer erhängt. Sie sucht ihren Vater, sie sucht ihr Haar, sie sucht ihren Bruder. Babline, hörst du, wer zu dir spricht? Ich bin gekommen, um dich heimzuführen. Ich weiß. Ich bin der Pater Benedikt. Ich bin der Pater Benedikt. Wo, Pater Benedikt, bist du gewesen, als sie unseren Bruder geholt haben, wie Schlachtvieh, wo? Schwarz bist du geworden, Pater Benedikt. Vater ist tot. Das weiß ich, Babline. Und mein Haar? Ich bete für André jeden Tag. Und mein Haar? Dein Haar, Babline, wird wieder wachsen. Wie das Gras aus den Gräbern. Babline! Hier sind seine Schuhe. Rührt sie nicht an. Wenn er wiederkommt, das hier sind seine Schuhe.